Good morning and a third happy good morning. Guten Morgen und einen dritten fröhlichen guten Morgen. Now we have talked yesterday. Wir haben gestern darüber gesprochen. About to advance the Lord's work must always be priority over our personal preferences. Dass das Voranbringen von Gottes Werk immer Vorrang vor unseren persönlichen Vorlieben haben muss. This I've had as my principles to live by for decades. Das ist seit Jahrzehnten mein Lebensprinzip. I have been treated very well many times. Ich bin oft sehr gut behandelt worden. Put in nice places. Wurde an schönen Orten untergebracht. Given good food. Wurde versorgt mit gutem Essen. But I also have not been treated very well many times. Ich bin aber auch viele Male nicht sehr gut behandelt worden. Most of the times not because people didn't want me to. Meistens nicht, weil die Leute es nicht wollten. But because the places I went to, they were like raw mission work and it wasn't possible. Sondern weil die Orte, an denen ich war, echte Missionsarbeit war und es einfach nicht möglich war. Sometimes, of course, because people just didn't want to honor me and treat me well. Manchmal natürlich auch, weil die Leute mich einfach nicht ehren und gut behandeln wollten. But that's never been my concern. Aber das war nie meine Sorge. My concern always has to be advance the Lord's work wherever I go. Mir geht es immer darum, das Werk des Herrn voranzubringen, wo auch immer ich hingehe. Well, if I'm treated well, I'm thankful. Wenn ich gut behandelt werde, bin ich dankbar dafür. If I'm not treated well, I still go and advance the kingdom of God. Wenn ich nicht gut behandelt werde, gehe ich trotzdem und bringe das Reich Gottes voran. And that was the heart of the Apostle Paul, and that was what Jesus also lived. Das war das Herz des Apostels Paulus, und so hat auch Jesus gelebt. Vers 11. Don't let anyone disparage or look down on him, but kindly help him on his way with financial support so that he may come back to me. Lass nicht zu, dass ihn jemand geringschätzt oder auf ihn herabschaut, sondern helft ihm bitte auf seinem Weg mit finanzieller Unterstützung, damit er zu mir zurückkommt. Very interesting that Paul has to specifically say that to the Corinthians. Sehr interessant, dass Paulus das den Korinthern ausdrücklich sagen muss. We don't really know what motivates him to say that. Wir wissen nicht wirklich, was ihn dazu bewogen hat, das zu sagen. So for sure we cannot say. Ganz sicher können wir es nicht sagen. We can say for sure that Paul told them that they must do that. Sicher ist, dass Paulus ihnen sagt, sie müssen es tun. Treat him well, don't look down upon him. Behandelt ihn gut und schaut nicht auf ihn herab. So I'm giving you my thoughts on this, okay? Ich sage dir, was ich dazu denke. Now remember, these are my thoughts and my opinions. Vergiss nicht, es sind meine Gedanken und meine Meinung. But I think the reason why Paul specifically said, don't let anybody look down on him. Ich denke, der Grund, warum Paulus ausdrücklich sagt, lass nicht zu, dass jemand auf ihn herabsieht. Because Paul gave basically the same advice to Timothy. Liegt darin, dass Paulus Timotheus im Grunde denselben Rat gegeben hat. Paul said, listen, don't let anybody despise you because of your youth. Paulus sagt zu Timotheus, hör zu, lass dich von niemandem wegen deiner Jugend verachten. Timothy was a very young guy. Timotheus war ein sehr junger Mann. And the way it seems that Timothy had some issues that he struggled with insecurity. Und so wie es aussieht, hatte Timotheus einige Probleme, die mit Unsicherheit zu tun hatten. I'm just saying it seems like that. Ich sage nur, dass es so aussieht. Well, because he had problems with his stomach, so Paul told him just drink a little wine. Denn er hatte Probleme mit seinem Magen, deshalb sagt Paulus ihm, er soll ein wenig Wein trinken. He also obviously had issues with other people looking down upon him. He said, don't let the people despise you. Außerdem hatte er offensichtlich Probleme damit, dass andere Leute auf ihn herabblickten. Er sagt, lass dich nicht von den Leuten verachten. Paul encouraged him to stir up the gift that was in him by the laying on of the hands. Paulus ermutigt ihn, die Gabe, die in ihm steckt, nachdem ihm die Hände aufgelegt wurden, zu wecken. And I think, this is what I think, for this same reason Paul told these people. Ich denke, das ist nur meine Meinung. Aus dem gleichen Grund sagt Paulus das auch zu den Leuten aus der Gemeinde. He wants to make really sure that they don't look down upon him. It doesn't matter why and what. Er wollte wirklich sicher gehen, dass sie nicht auf Timotheus herabsehen, ganz gleich warum und weswegen. And then he encouraged them to kindly help him on his way with financial support. Dann ermutigte er sie, sondern helft ihm bitte auf seinem Weg mit finanzieller Unterstützung, so that he may come back to me, for I'm waiting for him and the brothers to return. Damit er zu mir zurückkommt, denn ich warte auf ihn und die Brüder, dass sie zurückkommen. I found these statements very interesting and I'll tell you why. Ich finde diese Aussage sehr interessant und ich sage dir warum. Because the Apostle Paul made it clear that he never was concerned about his own financial support. Denn der Apostel Paulus macht deutlich, dass er sich nie um seine eigene finanzielle Unterstützung sorgt. And yet he was concerned about them supporting Timothy. Er sorgte sich aber, dass sie Timotheus unterstützen würden. I dare not even to compare myself anywhere near to Paul. Ich wage es nicht einmal, mich auch nur annähernd mit Paulus zu vergleichen. But somebody who's learned from the great apostle. Aber als jemand, der von dem großen Apostel gelernt hat. I kind of feel like that. Ich sehe das genauso. Like I don't want to ask for people to help me, to support me, whatever. I trust God, everything is fine. Ich will die Leute nicht bitten, mir zu helfen, mich zu unterstützen oder was auch immer. Ich vertraue Gott, alles ist gut. But I have no problem asking for other people who serve the Lord and serve other people to remind them. Look, remember that you need to take care of these people. Ich aber habe kein Problem damit, andere Menschen, die dem Herrn dienen und den Menschen dienen, daran zu erinnern. Denkt daran, dass ihr euch um diese Menschen kümmern müsst. And I understand and I believe there's a very fine line. Ich glaube und verstehe, dass es sich hier um einen schmalen Grat handelt. Anybody who would have a heart of love for money. Jemandem, der ein Herz voller Liebe zum Geld hat. I would never say what Paul said here, and I don't think neither Paul would have said it. Würde ich niemals sagen, was Paulus hier sagt. Ich denke, Paulus hätte es auch nicht gesagt. I think this needs to be our attitude. That's what we have to learn from him. Ich denke, unsere Grundeinstellung muss so sein. Genau das können wir hier von ihm lernen. But for those who we have fatherly authority, für diejenigen, für die wir eine väterliche Autorität haben, we will take care of them as spiritual fathers. Sorgen wir als geistliche Väter. But we also have to teach these people never to do anything for the love of money. Wir müssen diese Menschen aber auch lehren, niemals etwas aus Liebe zum Geld zu tun. But Paul already established that Timothy is doing everything to advance the kingdom of God. He's not after your money. Paulus hat es aber bereits klargestellt, dass Timotheus alles tut, um das Reich Gottes voranzubringen. Er ist nicht hinter ihrem Geld her. So he simply reminded the church, look, it's your Christian obligation to take care of him too. Er erinnert die Gemeinde einfach daran, seht, es ist eure christliche Pflicht, euch auch um ihn zu kümmern. This is where he brought in the advice that he gave the Galatians. An dieser Stelle gibt er ihnen den Rat, den er auch den Galaten gab. Who gives you spiritual food? You have to share your natural things with that person. Mit dem, der euch geistliche Nahrung gibt, müsst ihr auch eure natürlichen Dinge teilen. That's a principle that Jesus himself taught. Das ist ein Grundsatz, den Jesus selbst gelehrt hat. I've done that too. Ich mache das genauso. I know I'm the one who is teaching people in the whole world. Ich weiß, dass ich der bin, der die Menschen auf der ganzen Welt lehrt. But from the ones who have given me spiritual food, I've always shared my natural financial means. Mit denen, die mir geistliche Nahrung geben, teile ich aber immer meine natürlichen finanziellen Mittel. And Paul had no problem telling the Corinthians that. Paulus hatte kein Problem damit, das den Korinthern zu sagen. See you guys tomorrow. Bis morgen.